Na bravo, Harry. Hast du entdeckt, dass Frauenbeine keine Tischbeine sind? Den Foxtrott kannst du jetzt, Gott sei Dank. Morgen gehen wir auf den Boston los und in 3 Wochen ist Maskenball in den Globussälen. In der Tanzpause gesellte sich der hübsche junge Saxophonspieler zu uns. Und ich versuchte mit ihm über sein Instrument und über Klangfarben in der Jazzmusik zu sprechen. Man soll ruhig sehen, dass er es mit einem Kenner in musikalischen Dingen zu tun hat. Aber Pablo ging darauf gar nicht ein. Lächelte mich nur aus seinen dunklen Kreolenaugen an, hinter denen sich keine Romantik, keine Probleme, keine Gedanken zu verbergen schienen. Aus der Nähe gesehen ist dieser schöne, exotische Halbgott ein netter, artiger Junge. Nichts weiter. Ich war erleichtert, als der Tanz wieder anfing und der hübsche Caballero zu seinem Instrument zurück musste. Später erzählte mir Hermine Merkwürdiges. Pablo habe nach jenem Gespräch zu ihr gesagt, sie möge doch recht sorgsam mit mir umgehen. Ich sei ja so unglücklich. Und als sie fragte, woraus er das schließe, habe er gesagt, armer, armer Mensch, schau seine Augen an. Er kann nicht lachen. Diesen Tanz könntest du wieder einmal mit mir tanzen, Harry. Oder magst du nicht mehr? Gefällt dir Maria besser als ich? Maria? Mit der du getanzt hast. Ein schönes Mädchen. Ich habe gesehen, du warst ein bisschen in sie verliebt. Kennst du sie denn? Oh ja, wir kennen uns gut. Interessierst du dich für sie? Ich fand sie sehr reizend. Ich war froh, dass sie mit meinem Tanzen so nachsichtig war. Na, wenn das alles ist. Du solltest dir ein wenig den Hof machen, Harry. Sie ist hübsch und tanzt gut. Und verliebt bist du auch schon. Ich glaube, du wirst Erfolg haben. Ach, das ist nicht mein Ehrgeiz. Jetzt schwindelst du, Harry. Ich weiß ja, du hast irgendwo in der Welt eine Geliebte sitzen und siehst sie alle halbe Jahre einmal, um dich dann mit ihr zu streiten. Ja, nicht nur. Ich hab dich überhaupt im Verdacht, dass du die Liebe ganz furchtbar ernst nimmst. Das kannst du ja tun. Du kannst auf deine ideale Art lieben, so viel du willst. Wofür ich zu sorgen habe, ist, dass du die kleinen, leichten Künste und Spiele im Leben etwas besser lernst. Auf diesem Gebiet bin ich deine Lehrerin und werde dir eine bessere sein, als deine ideale Geliebte es war. Verlass dich drauf. Du hast es nötig, wieder einmal mit einem hübschen Mädchen zu schlafen, Steppenwolf. Hermine, schau mich doch an. Ich bin ein alter Mann. Ein kleiner Junge bist du. Und ebenso wie du zu bequem warst, um tanzen zu lernen, bis es beinahe zu spät war, so warst du auch zu bequem, um lieben zu lernen. Ideal und tragisch lieben, mein Freund. Das kannst du zweifelsohne vortrefflich. Jetzt wirst du lernen, auch ein wenig gewöhnlich und menschlich zu lieben. Wie das Grammophon die Luft von asketischer Geistigkeit in meinem Studierzimmer verdarb, wie die amerikanischen Tänze fremd und störend, ja vernichtend, in meine gepflegte Musikwelt drangen. So drang in diesen Wochen von allen Seiten Neues, Gefürchtetes, Auflösendes in mein bisher so scharf umrissenes und so streng abgeschlossenes Leben. Der Steppenwolf-Traktat hatte recht mit seiner Lehre von den 1000 Seelen. Täglich zeigten sich neben all den alten auch noch einige neue Seelen in mir, machten Ansprüche, Lärm, und ich sah nun deutlich das Wahnhafte meiner bisherigen Persönlichkeit vor mir. Ich habe das Leben eines Harry gelebt, der eigentlich nichts war als ein sehr zart ausgebildeter Spezialist für Dichtung, Musik und Philosophie. Den ganzen Rest von mir habe ich als lästig empfunden und mit dem Namen Steppenwolf belegt. Nun wurde dieser Steppenwolf Zug für Zug der Selbstkritik ausgeliefert und bewährte sich nirgends. Der begabte und interessante Herr Haller hatte zwar Vernunft und Menschlichkeit gepredigt und gegen die Rohheit des Krieges protestiert, aber er hatte sich während des Krieges nicht an die Wand stellen und erschießen lassen, wie es die eigentliche Konsequenz seines Denkens gewesen wäre, sondern irgendeine Anpassung gefunden, eine äußerst anständige und edle natürlich, aber doch eben einen Kompromiss. Er war ein Gegner von Macht und Ausbeutung, aber er besaß Wertpapiere von industriellen Unternehmungen, deren Zinsen er ohne alle Gewissensbisse verzehrte. Und so steht es mit allem. Pfui Teufel, er ist zum Erbrechen, dieser Herr Haller. Hätte Hermine mich nur 8 Tage mir selbst überlassen, so wäre ich meinen mühsamen und lächerlichen Versuchen als Lebemann sicher bald wieder entflohen. Aber Hermine war immer da. Und auch wenn ich sie nicht jeden Tag sah, war ich doch stets von ihr gesehen, geleitet, bewacht, begutachtet. Immer wieder traf ich auch mit dem Musikanten Pablo zusammen. Schon darum, weil Hermine ihn so gern hatte und seine Gesellschaft eifrig suchte. Ich schien sein Interesse erregt zu haben, denn er gab sich sichtlich Mühe, mir zu gefallen. Ich hingegen hatte Pablo in meinem Gedächtnis als eine hübsche Null verzeichnet. Einen kleinen, etwas eitlen Bo, ein vergnügtes und problemloses Kind, das mit Lob und Schokolade leicht zu regieren ist. Als ich bei einem unserer ergebnislosen Gespräche über Musiktheorien, die Pablo völlig gleichgültig zu sein schien, einmal gereizt und beinahe grob wurde, sah er mir bestürzt und traurig ins Gesicht, streichelte meine Hand und bot mir aus einer kleinen vergoldeten Dose etwas zum Schnupfen an. »Das wird Ihnen gut tun.« »Und denk dir, Hermine, ich bin tatsächlich gleich wieder frisch und munter geworden. Glaubst du, es war Kokain dabei?« »Oh, Pablo hat viele solche Mittel. Zum Schlafen, gegen Schmerzen, für schöne Träume, zum Lustigmachen, zum Verliebtmachen. Und er ist ein Meister in der Mischung und Dosierung.« Einmal traf ich ihn auf der Straße am Kai und er schloss sich mir ohne weiteres an. »Herr Pablo, Sie sind ein Freund von Hermine. Das ist der Grund, weshalb ich mich für Sie interessiere. Aber Sie machen mir wirklich die Unterhaltung nicht eben leicht. Ich habe mehrmals versucht, mit Ihnen über Musik zu sprechen. Es hätte mich interessiert, Ihre Meinung, Ihren Widerspruch, Ihr Urteil zu hören, aber Sie haben es verschmäht, mir auch nur die geringste Antwort zu geben.« »Ach, sehen Sie, es hat nach meiner Meinung gar keinen Wert, über Musik zu sprechen. Ich spreche niemals über Musik. Was hätte ich Ihnen dennoch antworten sollen auf Ihre sehr klugen und richtigen Worte? Ich bin Musikant, nicht Gelehrter. Und ich glaube nicht, dass in der Musik das Recht haben auch nur den geringsten Wert hat.« »Worauf kommt es dann Ihrer Meinung nach an?« »Darauf, dass man musiziert, Herr Haller. Dass man so gut und viel und intensiv wie möglich musiziert. Wenn ich sämtliche Werke von Bach und Haydn im Kopf habe und gescheite Sachen darüber sagen kann, ist damit noch keinem Menschen gedient. Wenn ich aber mein Saxophon nehme und einen zügigen Schimmi spiele, dann fährt er den Leuten in die Beine und ins Blut. Das ist es, Monsieur.« »Sehr gut, Herr Pablo, aber es gibt nicht bloß sinnliche Musik, es gibt auch geistige. Es gibt nicht bloß die, die im Augenblick gerade gespielt wird, sondern auch die Unsterbliche, die weiterlebt, auch wenn sie gerade nicht gespielt wird. Es kann jemand allein in seinem Bett liegen und in seinen Gedanken eine Melodie aus der Zauberflöte oder aus der Matthäus-Passion erwecken. Dann findet Musik statt, ohne dass ein einziger Mensch in eine Flöte bläst oder eine Geige streicht.« »Aber woher nehmen diese Menschen ihre einsame, stumme Musik? Sie holen sie bei uns, bei den Musikanten. Sie muss erst gespielt und gehört und ins Blut gegangen sein, ehe einer daheim in seiner Kammer an sie denken und von ihr träumen kann.« »Einverstanden. Dennoch kann man Mozart und den neuesten Foxtrott nicht auf eine Stufe stellen. Und es ist nicht einerlei, ob sie den Leuten göttliche und ewige Musik vorspielen oder billige Eintagsmusik.« »Ach, lieber Herr, ich habe bestimmt nichts dagegen, dass Sie Mozart und Haydn und irgendeinen Foxtrott auf jede Ihnen beliebende Stufe stellen. Ich habe darüber nichts zu entscheiden. Der Mozart wird vielleicht auch noch in 100 Jahren gespielt werden und der Foxtrott vielleicht schon in 2 Jahren nicht mehr. Ich glaube, das können wir ruhig dem lieben Gott überlassen. Er ist gerecht und hat unser aller Lebensdauer in der Hand. Auch die jedes Walzers und jedes Foxtrotts. Er wird sicher das Richtige tun.« »Ich gebe auf, Pablo. Ihnen ist nicht beizukommen.« Thank you.